Erster im nächsten Jahr führte Job das Heer in das Land der Ammoniter. Er belagerte die Stadt Rabba und zerstörte sie. David blieb in dieser Zeit in Jerusalem. Zweiter David nahm dem König Milkom die goldene Krone vom Kopf. Die Krone war sehr schwer und hatte einen teuren Edelstein. David setzte sich die Krone auf. Er nahm auch viel Beute aus der Stadt mit. Dritter David führte die Menschen aus der Stadt weg. Er ließ sie mit Sägen und Äxten arbeiten. Das machte er in allen Städten der Ammoniter. Dann kehrte David mit seinem Herr nach Jerusalem zurück. Vierter später gab es bei Geser wieder einen Kampf gegen die Philister. Sibbeschai tötete den Riesen Sippai. So wurden die Philister besiegt. Fünfter, es gab noch einen Kampf gegen die Philister. Elhanan tötete Lami. Lami war der Bruder von Goliath aus Gat. Sein Speer war sehr groß und dick. Sechster, in Gat gab es wieder einen Kampf. Dort war ein sehr großer Mann. Er hatte an jeder Hand 6 Finger und an jedem Fuß 6 Zehen. Er war auch ein Riese. Siebter, dieser Mann lachte über Israel. Da tötete ihn Jonathan. Jonathan war der Sohn von Davids Bruder Simea. Achter, diese Männer waren Riesen aus Gat. David und seine Diener töteten sie alle.